Es hat sich zur Geschäftsordnung gemeldet. Nein, ich möchte eine Erklärung abgeben. Herr Karl Littke zu einer Erklärung. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen und der Öffentlichkeit namens meiner Fraktion eine Erklärung abgeben. In der vergangenen Woche ist eine Sitzung des Ältestenrates einberufen worden. Sie wurde in Abwesenheit des Herrn Dr. Suhr von Herrn Dr. Schreiber geleitet. In dieser Sitzung haben wir als Vertreter der SED-Stadtverordnetenfraktion und Mitglieder des Ältestenrates beantragt, dass die Stadtverordnetenversammlung stattfinden müsse, damit sie sich mit den Fragen der Wintersnot befasse. Wir haben aber gleichzeitigerweise eine Erklärung abgegeben, in der wir schärfsten Protest gegen die ungesetzmäßige, unberechtigte Delegation von Delegierten, die von Parteien aufgestellt worden sind, zum Parlamentarischen Rat protestierten, weil diese Delegierten nicht im Namen von Berlin auftreten können. Uns ist damals in der Sitzung des Ältestenrates von Herrn Neumann und anderen unsere Auffassung bestritten worden. Mittlerweile, wir legen ausdrücklich Wert darauf, haben die Herren, die im Ältestenrat eine derartige Wahl vorgenommen haben, durch den Militärbefehlshaber der amerikanischen Regierung, Herrn General Clay, eine schallende Ohrfeige vor aller Öffentlichkeit versetzt bekommen, indem sie lediglich als sogenannte Gastdelegierte in Erscheinung treten durften. Uns ist weiter an diesem Tage gesagt worden, dass die Voraussetzungen für die Tagung einer Stadtverordnetenversammlung nicht gegeben seien, weil erstens das Moskauer Kommuniqué noch nicht veröffentlicht wäre und zweitens hätte der General Kotikow auf ein Schreiben des Stadtverordnetenvorstehers Dr. Suhr noch nicht geantwortet. Eine Erklärung des General Kotikows auf das Schreiben des Vorstehers Dr. Suhr hat in allen Zeitungen gestanden. Sie ist also der Öffentlichkeit bekannt geworden und demzufolge auch dem Stadtverordnetenvorsteher Dr. Suhr. Wenn sich aber die Mehrheit dieses Hauses und auch die Magistratsmehrheit dahinter verschanzt, dass die Nöte des Berliner Volkes erst behandelt werden können, wenn das Moskauer Kommuniqué veröffentlicht worden ist, dann zeigt das, dass die Herren unter keinen Umständen Absichten haben, so schnell wie möglich den Nöten der Berliner Bevölkerung zu steuern. Dieses Parlament läuft vor den Arbeitern fort, obwohl mit dem 31. August dieses Jahres die Arbeitsausfallunterstützung abgelaufen ist und die Arbeitslosen keine Unterstützung mehr erhalten können. Wir haben 360.000 Rentner in Berlin, die keine Sozialrenten bekommen können. Ich habe vorhin erst da wieder mit einem Rentner gesprochen, mit einem Hirnverletzten, der keiner Partei angehört, auch nicht der SED. Der Mann kriegt keine Rente. Gestern haben Vertreter des demokratischen Blocks mit Herrn Bürgermeister Dr. Friedensburg verhandelt. Sie haben darauf hingewiesen, dass 360.000 Rentner keine Rente erhalten können. Herr Bürgermeister Friedensburg hat darauf den drei Herren Kuhn, Hensel und Buttke von drei Parteien Vertreter Folgendes geantwortet: Das ist mir bis zum heutigen Tage noch nicht bekannt geworden. Ja, so ist es. Diesem Magistrat ist wirklich nichts bekannt geworden, soweit es sich um die Nöte der arbeitenden Bevölkerung handelt. Dieser Magistrat wird aber sofort bekannt, wenn parlamentarische Räte tagen, wenn Ministerpräsidentenempfänge in Westdeutschland sind. Dann kommen die Herren in den Ältestenrat gelaufen und sagen, es wäre erforderlich, dass dieser Ältestenrat wenigstens seine Zustimmung erteilt. Denn mit einer gewissen Autorität müssten ja die Herren in Westdeutschland erscheinen.